goldenen Zeiten lebten von dir. Mit Sonnenkraft die Menschheit hier. Doch dunkle Tage bahnen sich an. Zum Opfergang der Todesklang. Es tönt das letzte Klagen in dieser Zeit. Und alle Worte sterben in Ewigkeit. So lass die Götter richten im Feuerkleid. Für die verbrannte Erde, wir sind bereit. Und hell erklingen der Götterboten Engelskleid. Gesang des Todes naht herbei. Mit Feuersbrunst die Rach gedeiht. Es tönt das letzte Klagen in dieser Zeit. Alle Worte sterben in Ewigkeit. So lass die Götter richten ihr Feuerkleid. Für die verbrannte Erde, wir sind bereit. Das letzte Klagen in dieser Zeit.